Symeon Petrus, Knecht und Apostel Jesus Christus an die, welche denselben kostbaren Glauben wie wir zugeteilt bekommen haben durch Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch in Fülle durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Wie uns seine göttliche Kraft alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit gehört, geschenkt hat, mittels der Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, wodurch uns die größten kostbaren Verheißungen geschenkt sind, damit ihr dadurch an der göttlichen Natur Anteil habet, entronnen dem Lustverderben in der Welt, so bringet nun eben darum mit Aufwendung alles Fleißes in eurem Glauben da die Tugend, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit die Geduld, in der Geduld die Frömmigkeit, in der Frömmigkeit die Freundschaft, in der Freundschaft die Liebe. Denn wo diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch nicht müßig noch ohne Frucht sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei wem sie nicht sind, der ist blind in Kurzsichtigkeit und hat die Reinigung seiner früheren Sünden in Vergessenheit kommen lassen. Darum, Brüder, wendet viel mehr Fleiß an, eure Berufung und Erwählung beständig zu machen, denn tut ihr dies, so werdet ihr nimmermehr fallen. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Darum will ich euch stets an diese Dinge erinnern, wenn ihr sie auch schon wisset und in der vorhandenen Wahrheit festgegründet seid. Ich achte es aber für Pflicht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung wachzuhalten, in dem Bewusstsein, dass es bald zur Ablegung meiner Hütte kommt, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus kundgetan hat. Ich werde euch aber auch dafür sorgen, dass ihr jederzeit nach meinem Hingang imstande seid, daran zu denken. Denn nicht, weil wir wohlausgesonnenen Fabeln folgten, haben wir euch die Macht und Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern weil wir Augenzeugen seiner Majestät waren. Nämlich wie er von Gott dem Vater Ehre und Ruhm empfangen hat, da von der hocherhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn gelangte: Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir vom Himmel kommen hören, da wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Und so ist uns das prophetische Wort fest, woran ihr gut tut, euch zu halten als an eine Leuchte, die da scheint an finsterem Ort, bis der Tag durchbricht und lichtbringend aufgeht in euren Herzen, darüber vor allem klar, dass keine Schriftweissagung eigene Lösung zulässt, denn nie ist eine Weissagung durch menschlichen Willen geschehen, sondern getragen vom Heiligen Geist haben von Gott aus Menschen geredet.